heute daher und Deutschland und morgen die ganze Welt. Wir werden weiter marschieren, wenn alles sich Herben fällt. Denn heute daher und Deutschland und morgen die ganze Welt. Alles in Scherben fällt, denn heute erhört uns.